Karneval um Mitternacht. Ein Pionier steht auf der Wacht. Ein Sternlein hoch am Himmel stand, bringt ihm den Gruß aus Bergen Heimatland. Und mit dem Spaten in der Hand, er vorne in der Sache stand. Mit Sehnsucht denkt er an sein Lied, ob er sie wohl noch einmal wieder sieht. Und donnern grüllt die Artillerie, wir stehen vor der Infanterie. Granaten schlagen bei uns ein, der Franzmann will in unsere Stellung rein. Der Franzmann ruft, pardon, monsieur, hebt beide Hände in die Höhe. Er fleht uns so um Gnade an, die wir als Deutsche ihm gewähren dann. Und gut der Feind uns noch so sehr, wir Deutsche fürchten ihn nicht mehr. Und ob er auch so stark mag sein, in unsere Stellung kommt er doch nie rein. Argonnerwald, Argonnerwald, ein stiller Friedhof wirst du bald. In deiner kühlen Erde ruht so manches tapfere Soldatenblut.